Kundgabe 2142b. Empfangen durch Bertha Dudde am 7.11.1941. Gestirne. Geistige und irdische Substanz. Es gibt nichts im Weltall, was nicht seinen Ursprung hat in Gott. Folglich muss alles die göttliche Weisheit künden, das heißt, es muss einem Plan entsprechen, den Gott in seiner Weisheit entworfen hat. Zwecklos ist also nichts im Weltall, mag es auch dem Menschen so erscheinen. Die Himmelskörper nun entsprechen ihrem Zweck, genau wie die Erde, wenngleich sie anders gestaltet sind. Alles im Weltall gibt dem noch unfreien Geistigen Möglichkeit, sich zur Höhe zu entwickeln. Das ist der einzige Zweck eines jeden Schöpfungswerkes. Es ist nun aber keineswegs anzunehmen, dass darum alle Schöpfungswerke aus der gleichen Substanz bestehen. Dass also nur die irdische Substanz, die Materie, Aufnahmestation des unentwickelten Geistigen sein kann. Denn diese Annahme würde bedingen, dass alles im Weltall aus der gleichen irdischen Substanz besteht. Sie würde ferner bedingen, dass alle Gestirne von den gleichen Wesen, von Menschen bewohnt wären. Dies aber ein Verharren in immer gleichem Zustand bedeuten, also im unentwickelten Zustand Leblosigkeit, das heißt Untätigkeit. Es würde ferner bedeuten ständige Dunkelheit, und also müssten alle Gestirne lichtlose Schöpfungen sein. Die höher entwickelten Wesen aber würden diese Schöpfung als unerträglichen Zwang empfinden, denn sie würden für ihre Lichtabgabe keine empfangswilligen Wesen finden. Das Streben zu Gott also würde niemals Erfüllung finden. Wenn das Wesen nicht aus seinem erdgebundenen Zustand erlöst würde und in freie Regionen käme, wo ein Wirken ohne Zwangshülle möglich ist. Also müssen auch Schöpfungen bestehen, die keinen Zwang mehr für das Wesen bedeuten. Jede irdische Substanz aber ist ein Zwang für das darin befindliche Geistige. Folglich muss dieser ausscheiden und es müssen Schöpfungen bestehen, die nur rein geistig erklärt werden können, weil sie nur rein geistige Substanz sind. Sie existieren, jedoch nicht dem menschlichen Auge sichtbar, sondern nur mit dem geistigen Auge wahrnehmbar. Sie sind also als geistige Schöpfungen anzusprechen, was so viel heißt, als dass sie erst nach dem Erdenleben erschaut werden können. Dass sie die geistigen Wesen bergen, die schon das Erdenleben zurückgelegt haben und sich höher entwickeln sollen. Der Reifezustand der Wesen aber ist verschieden. Folglich müssen auch die Schöpfungen verschieden sein, die nun dem Wesenhaften zum Aufenthalt dienen. Amen.